Jetzt alleweil. War mir schneller als ich. In der Mix für euch, Axwanox. Wir sind in der, ich glaube, 148. Aber haben wir gleich ganz genau. And fight. Fight. Fight. And dance with the devil. With the devil. We'll be right back. 152. Stunde für euch am Start. DJ Axmanox von Robotrex, der Mann, der mit Falk zusammen hinter der Härtegrad steht. Und, tja, der auch schon seine 16-Jährchen hinter den Turntables auf dem Buckel hat. Er hat gesagt, ich packe ein paar Classics aus für heute Abend. Und Kinders, das sind eben Platten, die müssen einfach kratzen, aus dem ganz einfachen Grund. Von was anderem machen die keinen Spaß. Wenn das nicht knistert, ist es scheiße. Schluss, bang, aus. Er wird auf jeden Fall noch bis 20 Uhr für euch in den Turntables stehen. Danach gibt's dann für euch heute Abend noch Benny Benassi, Cosmic Gate, Blank & Jones und den völlig durchgeknallten Hund aus dem Norden, Acido Tabas. Mission präsentiert. Am Neujahrstag 2007 gibt's den legendären Transfers Neujahrsfrühclub im Docks in Hamburg. Start 6 Uhr. Mit dabei DJ Lee aka Megara, der Pulse Driver, Mr. Rock, The Digger Man, Michael MB und Mike Phobos. Karten gibt's überall in allen Vorverkaufsstellen oder unter www.transfers.de. Sunshine Live Volume 20. Die erfolgreichste Radio-Compilation feiert ihr 20. Jubiläum. Und ihr feiert mit. Noch bevor euch das Weihnachtsgedudel erstickt, lassen wir es nochmal so richtig krachen. Sunshine Live Volume 20. Auf 3 CDs im exklusiven Digipack gibt's die fettesten Tracks aus dem Programm von Sunshine Live und den internationalen Dancefloors. Mit dabei Alan Nettle, Tom Murphy, Roger Sanchez, Black & Jones, Cosmic Gate, Tala, Flykes LC und viele mehr. Plus exklusiven DJ-Mix von Sunshine Live DJ Falk. Sunshine Live Volume 20. Das Jubiläum. Jetzt wird richtig gefeiert. Jetzt im Handel. Hallo, ich bin die Susi und das ist mein Space. Da gibt es ganz klitzekleine Fotos von mir. Für Videos und Freunde ist leider nicht so viel Platz. Und einrichten kann ich mich auch nicht richtig, aber es ist trotzdem ganz nett hier. Gib deiner Persönlichkeit mehr Freiraum. Bodylounge.de, dein Platz im Internet. Was geht hier? Sunshine Live Volume 20. Ab sofort auch ganz einfach per Telefon rund um die Uhr bestellen. Wählt 11885 und nennt das Kennwort Sunshine Live CD. Zahlung ganz einfach per Lastschrift oder Kreditkarte. Sunshine Live Volume 20. 11885 und nennt das Kennwort Sunshine Live CD. Holt sie euch! Gib deiner Persönlichkeit mehr Freiraum. Bodylounge.de. Dein Platz im Internet. Hallo Liebling. Oh, hallo Liebling. Wie schön ihr beiden euch zurechtgemacht habt. Habt ihr zwei etwa schon auf mich gewartet? Und wie ihr da liegt mit euren vier Brüsten. Doppelzehn kann reizvoll sein, aber nicht im Straßenverkehr. Kein Alkohol am Steuer. Eine Initiative von Ford. This is not a game. Wir sind unter euch. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Kakin, das ist eine alte Weisheit. Alte IQ-Platten, die riechen einfach anders. Die riechen einfach geil, wenn sie alt werden. Stop and go. Sunshine Life. Stauschau. Im Sendegebiet streckenweise Sichtbehinderung durch Nebel und überfrierende Nässe. Bitte fahrt dementsprechend vorsichtig. Gilt vor allem für die Höhenlagen. Und die A5 Heidelberg-Darmstadt. Zwischen Darmstadt-Eberstadt und Darmstädter Kreuz. Der linke Streifen jetzt 1 Kilometer Stau. Die Trackstore Mix Mission 06. Sunshine Life. Powered by MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. We'll be right back. Mission aus 6 bei Sunshine Live in dem Mix für euch mit einem sehr ausgesuchten Classic Special Set Xvanox. Axel, wir sind gerade eben Mails reingekommen von Hörern, die fragen gerade, warum spielt sowas nicht beim Europass? Ja, das kann ich dir ganz einfach erklären. Erstens, der erste Punkt ist, ich bin nicht mehr im Europalace. Das war ich. Damit läuft die Musik nicht mehr. Das war die Master-Antwort. Richtig, richtig. Das war die Ausrede dafür. Aber ich habe mit meinen Sets immer eine Stunde Classics eingebaut gehabt. Bin bei vielen Leuten auf Widerstand geraten, weil sie alles gesagt hat, ey, der spielt nur alte Musik, kann nicht mal was Neues spielen. Deswegen habe ich heute Abend mal die Cocaine nicht eingepackt. Das ist eine Entscheidung, für die du auch von mir Pluspunkte bekommen wirst. Ja, ich hätte eigentlich im Move einen schönen Gefallen damit getan, aber wie gesagt, Cocaine ist 4 Jahre im Europalace nonstop gelaufen, jeden Samstag. Und heute wollte ich einfach mal was anderes spielen. Sehr schöne Entscheidung. Apropos heute, du musst um 20 Uhr gleich wieder weg, denn du bist, es war gar nicht so einfach, dich herzukriegen heute Abend. Du bist nämlich auch wieder streng verbandelt. Du musst nach Mainz zurück heute Abend, oder? Ja, ich muss nach Mainz Mombach ins Imperial, weil wir haben heute Abend 1000 Euro Party. Das heißt, wir schießen jeden Donnerstag 1000 Euro ins tanzende Publikum. In Münzen oder in Scheinen? Wir haben uns für die Münzen nicht entschieden, sondern für die Scheine. Schade, also ich würde das, wir haben es dahin vorhin schon mal drüber unterhalten. Ich habe da so eine Theorie, ich glaube, die wäre ganz gut. Das müssten wir auf einer Hip-Hop-Party mal machen. Da würde ich auch 2000 Euro nehmen, in Centstücke ausgezahlt und dann gestopft und geladen in die Original-Hühnerkanone von den Mythbusters. Und dann waagrecht ab. Ja, also wie gesagt, es sind ja öfters Hip-Hop-Veranstaltungen in der alten Lokhalle, die ist direkt nebendran. Aber da bin ich nicht. Also ich bin in dem besseren Laden im Imperial in Mainz-Wombach zur 1000-Euro-Party heute Abend mit Haus und Elektro. Wie sind denn die Chancen, dich mit so einem Set mal live zu erleben? Wirklich Strictly Classic und wirklich Strictly Old. Strictly Old heißt es wieder am 6. Januar im Europalace, weil da haben wir nämlich 7 Jahre Europalace Revival Party. Da lege ich mit DJ Sequencer den ganzen Abend auf und da werden diese Klassiker auch laufen. Wobei die deutlich älter als 7 Jahre sind. Nein, ich werde diesmal auch ältere Lieder spielen, also ab 93 aufwärts. Also, da kriegt er ihn mal, weil die Frage ja eben gekommen ist, warum spielt er sowas nicht mal im Europalace? Da habt ihr die Gelegenheit dazu. Und danach meckert mir keiner mehr. 6. Januar? 6. Januar, Europalace. Oh, also Kinders, ist angekommen. Und ich hoffe, ihr habt einen Knoten im Handtuch. Na, er ist noch eine gute 20 Minuten für euch am Start. Xvanox muss dann aber auch rüber nach Mainz. Die fetteste Silvesterparty gibt's dieses Jahr im M1 im Bosch Areal in Stuttgart. Sunshine Live feiert mit euch im Rahmen der Trackstar Mix Mission und das live on air ab 23 Uhr an den Turntables Steve Tune Brothers und Soul Twins. Mehr unter www.sunshinelive.de und www.m1-theclub.de. Jetzt bei McDonald's Merry Monopoly genießen und abträumen mit dem mächtig leckeren Big Tasty Bacon, den herzhaften Cheese and Bacon Stars und den knusprigen Kartoffel Krispies. Jetzt nur bei McDonald's. Klicken, kaufen, sparen.de. Unschlagbar günstig. Heute der Falk Navigator mit Acer N35. Ziemlich praktisch, denn er ist Navigationsgerät und mobiles Büro in einem. Der Falk Navigator mit Acer N35 inklusive Windows Pocket Software und Europakarten. Statt 499 jetzt für nur 249 Euro. Unschlagbar günstig und nur für Schnellklicker. Nur solange der Vorrat reicht. Jetzt auf www.klicken-kaufen-sparen.de. Eine Lawine und ich fühle mich nicht mehr rein. Lass dir keine Märchen erzählen. Erlebe den Kulthit aus den USA in deinem Kino. Mit den deutschen Stimmen von Sarah Kuttner, Jan Delay, Hans-Werner Olm, Max Rabe, Axel Prahl und Smudo von den Fanta 4. Die Rotkäppchen-Verschwörung. Jetzt im Kino. Klicken, kaufen, sparen.de. Die Agenten fürs clevere Sparen. Heute der Falk Navigator mit Acer N35. Jetzt für nur 249 Euro. Testen Sie uns. Günstiger ist Qualität nicht zu haben. Klicken, kaufen, sparen.de. Sunshine Life. Wir sind unter euch. Wir sind unter euch. tomorrow. Say goodbye. To yesterday. Feel no sorrow. Just be free. Just be free. Total ecstasy. Tomorrow. We'll be right back. Ladies and Gentlemen, das war für euch bei der Trackstore Mix Mission 06 zwei Stunden lang in dem Mix mit einem Classic Special Set, das sich gewaschen hat. Axvanox. Vielen lieben Dank auch dafür, dass wir bereits Spenden von euch angeboten bekommen haben, wenn wir das mit der Eurokanone machen würden. Also, Kinders, das ist Gewalt und Gewalt ist böse. Und das Leben ist kein Ballerspiel. Schlusspeng aus. Axel, viel Spaß heute Abend in Mainz. Vielen lieben Dank fürs Hiersein und für dieses Set. Hat Spaß gemacht. Platten, die kratzen und das müssen sie auch. Ja, also wir als heute Abend auch mal wieder richtig Spaß gemacht, hier zu sein im Sunshine Live Sender. Jo. Um ein neues Set zu spielen. Komm gut nach Mainz und